Laut Bild-Zeitung soll es eine konkrete Anschlagsdrohung gegen deutsche Vertretungen in der Türkei geben. Von türkischer Seite gibt es dazu bislang keine Informationen. Das Auswärtige Amt in Berlin bestätigte offiziell lediglich, dass die deutschen Vertretungen wegen des in der Türkei begangenen islamischen Opferfests bis einschließlich 16. September nur eingeschränkt arbeiteten. Unbestätigten Meldungen zufolge sollen deutsche Stellen Kenntnis von konkreten Drohungen gegen deutsche Einrichtungen erhalten haben. Im März hatte das Auswärtige Amt nach Terrordrohungen alle diplomatischen Vertretungen sowie die deutschen Schulen in der Türkei geschlossen. Auf türkischer Seite hatte das für Verwunderung und Ärger gesorgt. Wenige Tage später kam es in Istanbul zu einem Anschlag der Terrormiliz Islamischer Staat, bei dem 5 Touristen aus Israel und dem Iran getötet und 36 Menschen verletzt wurden.